neues Album, Untergrund Music Volume 2. Stellt euch diesen neuen Fight. Ich bin B-Dog von R.O.B. Ich bin die Hip-Hop-Fee 2010. Ich werde euch hören lassen, was ich drauf hab. Was ihr dann denkt, ist mir egal. Wenn ihr mich hört, denkt ihr? Der Teufel kommt und zeigt euch, wie man deutschen Hip-Hop richtig macht. B-Dog ist der, der euch alle auslacht.